ist unser Beut. Wer uns nicht verstehen will, der tut uns leid. Ihr habt keine Wahl, ihr werdet von uns hören. Wir haben keine Angst, uns gegen euch zu wehren. Stürmt auf, keiner macht uns nieder. Stürmt auf, wir kommen wieder. Für unsere Schwestern und Brüder. Stürmt auf, wir kommen wieder. Patriotische Lieder. Stürmt auf, wir kommen wieder. Wir treiben euch in die Defensive. Wir scheißen auf die Lügen und eure Gerichte. Wir stehen vereint, wir schreiben Geschichte. Uns gehört die Zukunft, es kommt die Zeit. Wir kommen wieder, Zeit für uns bereit. Sturm drum, keiner macht uns nieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Für unsere Schwestern und Brüder. Sturm drum, wir kommen wieder. Patriotische Lieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Es gibt keine Frage, es muss weitergehen. Irgendwann werdet ihr uns alle verstehen. Wir stehen mit beiden Beinen aufrecht im Leben. Das Vaterland werden wir alles geben. Wir sehen uns wieder, Schwestern und Brüder. Seid bereit, wir kommen wieder. Sturm drum, keiner macht uns nieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Für unsere Schwestern und Brüder. Sturm drum, wir kommen wieder. Patriotische Lieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Wir kommen wieder, für unsere Schwestern und Brüder. Sturm drum, wir kommen wieder. Patriotische Lieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Keiner macht uns nieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Für unsere Schwestern und Brüder. Sturm drum, wir kommen wieder. Patriotische Lieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Keiner macht uns nieder. Sturm drum, wir kommen wieder. Schwestern und